Zweige rauschten, als riefen sie mir zu. Komm her zu mir, Geselle, hier findest du deine Ruhe. Bliesen mir grad ins Angesicht, der Hut flog mir vom Kopf, ich wendete mich nicht. Nun bin ich manche Stunde entfernt von jedem Ort und immer hör ich's rauschen, du findest manche Stunde entfernt.